unser Führer, der Recht unserer Arabister hat das Wort. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gewählt. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung brachen in sie ein. Ich glaube, dass nur wir die Voraussetzungen erreicht sind, von denen ich das vergangene Jahr bekämpft habe. Wir wollen nicht lieben, wollen nicht spenden. Ich habe es falsch. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Sie nun selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk ein Vorführen für eigene Arbeit, für eigenen Fleiß, eigenen Schlossleid, eigenen Brot, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder ein Vorstein, genau wie die Täter in Stadion Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst geschaffen mussten. Deutsches Volk, die nun vier Jahre, und ich höre hier, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich das gehen. Ich sage es nicht um Gehalt und nicht um Lohn,